Einheit 2. C. Übung 2a. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute startet unsere Reihe Berufliche Veränderungen, die Sie in den nächsten Wochen immer am Dienstag und Donnerstag hören können. In unserer ersten Folge wollen wir Ihnen Herrn und Frau Ei vorstellen, die seit einigen Jahren in Deutschland leben. Herr und Frau Ei, Sie hatten in Ihrem Heimatland ein Geschäft. Können Sie uns etwas über das Geschäft erzählen? Wir hatten früher ein eigenes Installateurgeschäft mit 12 Mitarbeitern. Ich habe die Mitarbeiter eingeteilt und habe auch selbst auf den Baustellen mitgearbeitet. Was haben Sie gemacht, Frau Ei? Ich habe unter anderem die Aufträge angenommen und war für die Abrechnung zuständig. Das Geschäft ist sehr gut gelaufen und meinem Mann und mir hat die Verantwortung als Chef Spaß gemacht. Aber in unserer Heimat war Krieg und wir hatten mit dem Geschäft sehr große Probleme. 2013 sind wir nach Deutschland gekommen und mein beruflicher Anfang war schwer. Was war das Problem? Wir hatten viele Probleme, schon allein die Sprache war am Anfang ein großes Problem. Zudem war mein Berufsabschluss aus meinem Heimatland hier nicht anerkannt und ich konnte zunächst nur eine Stelle als Hausmeistergehilfe finden. Das war für meinen Mann aber auf die Dauer nicht genug. Er wollte wieder Verantwortung haben, wie früher. Deshalb hat er sich um die Anerkennung von seinem Berufsabschluss auch in Deutschland gekümmert. Und? Hat sich das gelohnt, Herr Ei? Ja. Heute bin ich Hausmeister bei einer großen Wohnungsbaugenossenschaft. Für die Stelle war eine abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerksberuf Voraussetzung. Jetzt bin ich für sehr viele Wohnungen verantwortlich. Ich kümmere mich zum Beispiel um die Wohnungsübergabe, wenn Mieter ausziehen oder einziehen. Zu meinen Aufgaben gehört auch die Überwachung von Wartungsarbeiten in den Wohnungen oder an den Heizungen. Frau Ei, was machen Sie jetzt? Ich habe durch meine Arbeit in unserem Geschäft sehr viel Erfahrung mit Büroarbeiten. Aber ich habe keine Ausbildung. Deshalb habe ich im letzten Jahr eine Umschulung zur Bürokauffrau angefangen. Ich möchte gerne wieder in einem Büro arbeiten.